Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Ich bin wie immer der Stefan. Ich bin der Jürgen. Und der Doc. Und wir drei reden wie immer über das Superhelden-Universum oder auch Marvel-Universum. Vielleicht machen wir auch mehr, wer weiß. Auf jeden Fall reden wir diesmal über den 2012 erschienenen Film Avengers. Wann habt ihr ihn zuletzt gesehen? Ich habe von mir ein paar Wochen her. Bei mir, ich habe vor ein paar Wochen durchgesappt, weil irgendwie dieses Prinzip, kann ich mich erinnern? Oh, die Szene ist geil. Jürgen? Alles klar, bei dir, Jürgen? Er ist bei mir, glaube ich, schon über ein Jahr her, aber ich habe den jetzt in meiner Vergangenheit schon so oft geguckt, dass ich ihn jetzt zur Auffrischung nicht unbedingt gucken musste. Bei mir war das Witzige, ich hatte ihn zuletzt gesehen 2012, als er im Kino war. Danach nicht ein einziges Mal mehr. Ja. Wie hast du das ausgehalten? Es gibt so viele schlechte Marvel-Filme, die du öfter gesehen hast als den. Wiederweise ja, aber bei mir war das so, der ist mir immer im Schädel geblieben, weil er so gut war. Ja, deswegen guckt man ihn nochmal. Ja. Es gibt da richtig viele gute Szenen, die ich selbst da durchsende. Was ist denn das für eine Argumentation? Ja, ich habe den nicht geguckt, weil ich weiß, dass er gut ist. Was ist das denn? Ich gucke keine Filme, die gut sind. mein Hirn funktioniert so nach dem Motto, den kennst du schon, brauchst du nicht nochmal gucken. Ist okay, gut. Bist du dir sicher? Ja, ich spiel ihn kurz ab. Ah, okay, verstehe. Ist halt, ich weiß auch nicht, warum das so bei mir funktioniert. Erstes Mal erschienen die, sind sie aufgetaucht 1963. Damals hießen sie noch die Rächer. Die ruhmreichen Rächer. Die ruhmreichen Rächer. Das Gründungsteam damals bestand aus Iron Man, Thor, Ant-Man, Wasp und Hulk. Später gab es dann noch Captain America, Hawkeye, Quicksilver und Scarlet Witch. Und irgendwann war das richtig konfus. Da gab es Swordman, Hercules, Black Panther, Vision und Black Knight. Das heißt, es war im Prinzip so ein ständiger Wechsel. Die Dinger erschienen jährlich und immer wieder mit neuen Figuren, die halt über die Jahre immer dazu kamen. Deswegen gab es auch dieses A-Team, B-Team und so weiter und so fort. Es gab mehrere Zeichentrickfilme, so wie Serien. Da gab es auch einen Haufen Dinge dazu. Aber bei den Zeichentrickserien muss ich echt immer wieder sagen, da sind die DC-Dinger besser. Bei den Zeichentrickdingern war DC immer weiter vorne als Marvel, muss ich dazu geben. Bis auf Spider-Man. Ja, auf die Spider-Man Animated Series lasse ich nichts kommen. Richtig. Also ja, die war richtig, richtig gut, aber ansonsten gebe ich dir recht, da war DC immer eine Nasenlänge voraus. Ja. Ja. Die Verfilmung war sehr lange unwahrscheinlich, weil sie sich unglaublich drum gestritten haben und weil es halt echt, war halt niemand dran geglaubt hat, ganz ehrlich. Und die erste Realverfilmung erschien dann doch im Jahre 2012. Und von dem, was ich noch gesehen hatte, also ich habe ihn halt ewig nicht mehr gesehen dafür, war super. Ich habe mir auch wieder schöne Notizen gemacht. Coulson, Nick und Maria war meine erste Notiz. Maria Hill, da taucht auch Maria Hill wieder auf. Auch zum ersten Mal, glaube ich, von Kobe Smulders gespielt. Ich glaube, da kam es das erste Mal so richtig bewusst vor, zumindest, ja. Richtig, ja, ja. Sonst stand sie, glaube ich, immer nur im Hintergrund rum, wenn sie überhaupt aufgetaucht ist. Ja. Ich habe geschrieben, cooler Anfang, verschwendet keine Zeit, kommt schnell zum Punkt. Figuren werden sehr super schnell eingehauen. Ja, ja, Loki taucht einfach in deinem Keller auf. Was machst du? Ja. Jetzt, es kam so wie so ein D&D-Adventure. Loki taucht in deinem Keller auf. Was tust du? Ich benutze meine Hawkeye-Vision. Action Hill habe ich dann auch noch geschrieben, ja. Dann Black Widow, was sie am besten kann. Let Me Put You On Hold, das war auch sehr, sehr gut. Ja, was ist denn? Ich hatte die Typen fast so weit. Das war so geil. Die Szene war super. Ich liebe, wie Coulson einfach so gemütlich wartet, als wäre es das Normalste. Das war, ja, das war so gut. Er steht da dran. Okay. Weißt du, im Hintergrund. Psch, und der steht da. Coulson, best character. Ist er auch. Coulson, best character. Ja, er ist so genial. Ruffalo ist ein sehr guter Brenner. Also Bruce Banner. Oh, ja. Ich liebe ihn, wie er den Banner macht. Ich fand das super, wie er halt von diesem kleinen Kind angelockt wurde. Mm. Und dann, okay, wo ist deine Mom? Geht raus. Oh. bin wohl drauf reingefallen. Oh, scheiße. Banner ist auch ein naiver Idiot. Ich fand's aber auch so geil, wie sie gesagt haben, ja, es sind nur wir beide hier. Und dann dieses Scheißding umstellt wurde von so 100 Leuten. Wir sind alleine. Ja, wir sind alleine, ha? Mit dem modernsten Telefon der Welt. Du hast gemerkt, das ist 2012. Ja. Das ist echt furchtbar gealtert. Also das ist mir tatsächlich erst bewusst geworden, wieder durch den Film. Es ist jetzt fast 11 Jahre her und wie die Technik gesprungen ist. Ey, das merkst übel, du ja. So in solchen Filmen. Am besten finde ich, danach kam Captain America's Ass. Booty, booty, booty, booty, booty, booty, bounce. Booty, booty, bounce. Ja, daran muss ich auch denken, an das scheiß Video von Cold Mirror. Mehrere Sandsäcke, das finde ich so geil, wo er einfach nur zack, zack, bam, weggetreten, geht zum nächsten Mal. So, ich hänge jetzt noch einen neuen auf, den ich verprügle. Sehr, sehr gut. Und da mit dem schönen Satz, wo Fury ihn fragt, und haben Sie nicht noch einen Tipp in der Tesseract? Und er einfach nur, Sie hätten ihn einfach unter Wasser lassen sollen. Richtig. danach kam direkt der Stark Tower, der dann der Avengers Tower wird, wo das A halt übrig bleibt am Ende, was ich sehr geil finde. Also, ich habe ihn auch genannt, der Narzissten-Tower, sehr ja. gut. Was? Tony sagt es doch so schön zum Cap, wenn sie dann streiten. Was, wenn man ihnen ihre Rüstung auszieht? Dann bin ich reich. Ja, ja. Playboy, Philanthrop. Ich liebe auch, wenn Coulson dann auftaucht und dann spricht sie ihn ja mit Vornamen und sagt, hey, sein Vorname ist Agent. Ja, sein Vorname ist Agent. Ich kenne ihn, sein Vorname ist Agent. Die Chemistry zwischen Pepper und Tony ist immer noch fantastisch in dem Film. Ja. Coulson, der Mega-Cap-Fan, das war so geil. Das war so cute. Ja. Ich habe wohl ganz schüchtern, nämlich ich habe da diese Karten, die waren voll schwer zu bekommen und so. Ja, das war so süß einfach nur. Aber trotzdem ist er die Coolness in Person, ja. Auch wenn er schüchtern ist. Das stimmt, ja. Aber nur ihm gegenüber, ansonsten ist er ja. Die Coolness in Person. Ist halt sein großer Held. Ja, nämlich den Loki ist echt nachtragend. Ja, das ist er. Er ist halt nachtragend. Ja, Loki ist so cool. Ja, ist er. Er kann auch nachtragend sein, finde ich. Ich meine, was man ihm angetan hat. Man hat ihn verraten. Hat ihn aus der Familie ausgestoßen. Da hat er auch gar nichts mit zu tun gehabt. Man hat ihn einfach nur schlecht behandelt. Ja, also ich finde schon, er ist einfach nur ein großer, missverstandener Knuddeltyp. Total. Ja? Ja, genau, deswegen auch Auge um Auge oder auch Autsch. Ja. Oder den einen Typen das Auge da raus entfernt. Ich so, au! Ich sitze auch in Deutschland, in Stuttgart, ne? Das ist so schön. Ja, ja, und dann kam auch der Helm. Ich liebe ihn, habe ich auch geschrieben. Ich liebe diesen Helm. Und dann stand da dran, Neil! Ich habe geschrieben, wer ist Neil? wer ist Neil? Und dann so typisch deutsch, einer schreit, kniet nieder und alle hören. Bis auf einer, richtig. Richtig schön mit deutschen Akzent im Englischen. They're always men like you. Ja, they're always men like you. Das war schon so, Ja, da hat auch keiner Deutsch gesprochen. In Stuttgart waren, spricht ja auch keiner Deutsch. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee, stimmt. Wir sprechen so Stuttgartisch. Ja, dann ist der coole Auftritt von Iron Man, wo er einfach so seine eigene Theme-Musik macht, wenn er auftaucht. Wo einfach den Lautsprecher überschreibt so und dann einfach AC/DC läuft, während er dann Loki verbringt. Das war super, ja. Kein Fan vom neuen Kostüm vom Cap. Das Kostüm sieht scheiße aus, finde ich. Es ist sehr Actionfigur-mäßig, ja. Teil. Ja, ja, sehr, sehr Actionfigur. So, hi Thor. Hey, so verkaufen sich Actionfiguren besser. Dann dieses großartige Listen, Brother, boom! I'm listening. Die Jokes waren so geil in dem Ding. Hör mir zu, Bruder. Ich höre. Da hatten wir endlich Thor gegen Iron Man. Nicer fight, by the way. Ich so, wo er ihn dann grillt und dann Leistung auf 300%. Das war so geil. Der Kampf war so gut, der Fight. Ja, auch so gut choreografiert einfach. Der ist einfach großartig. Ja, Cap, der Streitschlichter, als er dann dazwischen geraten ist. Oh nein, nehme nicht den Hammer ab. Er liebt seinen Hammer. Wo ich mir tatsächlich beim ersten Mal gedacht habe, Cap, kannst du dich einfach raushalten? Lass jeder lernt, Kampf war so gut. Bei einem Katzenkampf hält man sich raus. Ja. Ja, der Kampf war so geil. So, he's my... Das Beste auch in dem Fight. He's my brother. He killed 700 people. He's adopted. Und auch dieser unglaublich bescheuerte Joke. Da drüben, also hier sind alle echt furchtbar beschäftigt. Da drüben spielt einer Gallagher. Ja, ich hab's gesehen. Du glaubst, wir haben es nicht gesehen, aber ich hab's gesehen. Und dann hat er wirklich Gallagher gespielt. Dann spielt er weiter Gallagher. Von all den Spielen, die du spielen kannst, spielt er einfach Gallagher. Das kann doch nicht wahr sein. Das läuft überall. Mehr hat vermutlich nicht funktioniert auf den Rechnern, aber super gemacht. Ja. Ich habe kaputt gedacht. Tony und Banner, I ship it, habe ich geschrieben. Sind ja auch eigentlich die... Blaubärchen. Die Blaubärchen. Ja, das war super. Der scheiß Blaubeere. Da gab's, das war ein Gerücht, glaube ich, ne? Dass er da ständig nebenher gefuttert hat. Und nee, das war von Robert Downey, hat einfach so immer nebenbei irgendwas in sich reingemümmelt. Und das haben sie die Szene einfach drin gelassen, als er ihm das angeboten hat. Weil Chris Evans da einfach mitgespielt hat in dem Moment. Ja, ja, das hat auch so gut gepasst, ja. Mit Tony. So random Blaubeeren. Okay. Wo er dann auch Bruce Banner dann einfach kurz britzt. So, bzz, Was machst du? Yoga, Entspannungsvideos? Was machst du? Ach ja, versuchen zu reizen. Da kam dieses, wenn ich ein Meme sehe in seiner natürlichen Form, I understood that reference. Ich so, hey. Hat sich zwei geflügelte Affen verwandelt. Ich hab's verstanden. Ich hab das Zauberer von Oz gelesen. I understood that reference. Das war super. Und ich so, hey. Leonardo DiCaprio in Befleiß, ja. Ja. Dann gab's auch wieder Black Widow at its best, wo sie Loki veralbert hat in dem Glaskasten. Das war auch sehr, sehr geil. Du bist ein Monster! Das war so gut. Voll out late einfach. Dark. Ja, und dann dieses geniale, ernste Gespräch von Banner ist immer noch so intensiv. Ja. Dieser unglaublich geile Satz von Banner, wie er sagt, er hat alles probiert. Er wird ihn nicht los. Er hat sich eine Waffe in den Mund gesteckt, hat abgedrückt, der andere hat sie ausgespuckt. Ja. Und das ist, du merkst wirklich, in dieser ganz kurzen Szene merkst du die erstens mal das großartige Schauspieltalent von Mark Ruffalo. Jo. Zweitens merkst du den Schmerz von Bruce Banner und von den er hat. Und dass er nie darüber hinweggekommen ist und dass er so viel verloren hat. Das merkst du da drin, was halt komplett zerstört wurde durch. Ich finde auch, aber von allen Filmen, Serien überhaupt, kommt es da am besten rüber. Ja. Der Verlust, wie er sich dran festbeißt und auch vor allem, wieso er nicht nach vorne gucken kann einfach. Wieso er nicht einfach sagen kann, gut, das ist halt jetzt so, da finde ich mich damit ab. Das kommt so gut rüber. Ja. Und auch, dass er den Schmerz einfach in seinen Augen trägt und es nicht einfach gesagt wird, ja. Du siehst halt auch, dass er kurz davor ist zu flennen, weil er halt wirklich nicht weiter weiß. Oh, das ist so gut geschauspielert. Diese Leistung. Es ist so gut geschauspielert. Das war halt komplett. Wo Tony dann auch versucht, ihn aufzumuntern und sagt, vielleicht hat er dich auch gerettet. Ja. Ja, aber das wollte der nicht hören. Sowas will er. Ja, hat er dann ja auch gesagt, wie hat er es gesagt? Ja, ich wünschte, ich könnte es so sehen. Ja. Ja. Aber da hast du auch gesehen, dass dieses Tesseract-Ding, dass es die Leute beeinflusst, dieser Stab. Ja, wo die dann angefangen haben, sich zu streiten, ja. Ja, und dann Bruce wird sauer, habe ich geschrieben, Ausrufezeichen. Oh, dann geil. Immer noch eine saucoole Verwandlung. Es sieht immer noch geil aus, finde ich, das CGI. Ich finde den Fight aber richtig geil, vor allem mit dem Düsenjet, der dann kam. Er ist sauer, er ist sauer. Hulk gegen Thor, so ein geiler Fight. Ja, wo der Hulk dann versucht, den Hammer hochzuziehen. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Um den Hammer rauszufliegen. Ja, Thor hat Spaß, das hast du ihm angesehen. Der hat richtig, das ist mein Gegner, den er mochte, ja. Ja, auch so geil, endlich hat mich einer verprügelt, let's go! Endlich habe ich jemanden, der auf meiner Klasse kämpft, ohne Hirn, nur mit Muskeln. Ja. Endlich jemand in meiner Gewichtsklasse. Ja, super. Oh, also Thor hat echt Spaß. Und Hulk versus Hammer versucht, den Hammer hochzuheben. Ja. Das war so geil. Und dann so schmeißt er einfach Düsenjet nach ihm. Geht auch. Ja. Mir hat der Pilot leid getan. Ja, total. Da ich der gesehen, konnte am wenigsten dafür. Dieser Angriff, dieser innere Angriff von den ganzen Leuten. Ich habe geschrieben, die kompletten Szenen sind super. Jeder Charakter zeigt, was er kann. Super Fights, alles. Absolut großartig. Dieser Angriff von den Leuten. Und Iron Man repariert in der Zeit in aller Seelenruhe, ja. Ja. Und dann kam noch, da hat Cap noch geschossen. Hast du das gesehen? Ja. Ich behaupte immer noch, dass das alles zu Lokis Plan gehört, die gegeneinander aufzuhetzen mit dem Tesseract. Ja, war es ja auch. Der hat sich ja absichtlich fangen lassen. Ja, ich sag ja, das... Er ist immer nur missverstanden. Er will eigentlich nur Gutes tun. Er hat ihm eine gratis Psychostunde gegeben. Bitterweise hat er einen Fehler gemacht. Coulson, nein! Coulson, nein! Oh, das war traurig. Also, weiß es eh, nicht mal ich weiß, was diese Waffe kann. Wollen Sie es rausfinden? Mhm. Und dann knallt er in der... Das macht das Ding also. Das macht das Ding also. Ach, Coulson. Ich werde dich vermissen. Aber du lebst ja weiter in der wohl furchtbarsten Marvel-Serie überhaupt. Die erste Staffel. Übrigens, habt ihr jemals Agent of S.H.I.E.L.D. gesehen? Ja. Nein. Durch die ersten zwei, drei Staffeln musst du dich durchquälen. Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Und vor allem die erste Staffel ist Katastrophe. Die ist so schlecht, das ist der Hammer. Aber dann, das war jetzt ein bisschen besser. Das Problem ist, die versuchen sich so immer so mit an den Filmen mit dran zu hängen. So, ja, wir sind das Aufräumteam und so ein Blödsinn. Ne? Ja, das hast du dann nach Tor 2 hast du es dann gesehen. Ja, wir sind das Aufräumteam, hier läuft doch dieses komische Viech durch die Gegend, wir räumen das halt weg und so weiter. Und irgendwann geben die einen Scheiß da drauf und die Serie wird großartig. Dann gibt's, dann... Sind sie dann kein Aufräumteam mehr? Nein, weil die einfach einen Fick drauf geben. Dann sagen sie einfach, ja, jetzt bringen sie Zeitreisen, bringen sie rein. Dann haben sie die wohl geilste Version von Ghost Rider drin. Das ist ein ich glaube, spanischer Charakter oder ein mexikanischer Charakter mit einem brennenden Auto anstatt einem Pferd. So geil gemacht. Nicht von Nick Cage gespielt. Nee, leider nicht. Das wäre super. Nein, leider nicht. Aber dennoch, die Serie wird später so gut, nur der Anfang ist so zäh und so grauenhaft. Das heißt, da kommen wir dazu, wenn wir die Serie dann geguckt haben. Nein, die werden wir nicht gucken. Da kannst du dich nicht durchquälen. Vergiss es. Also, da musst du dich echt durchquälen. Ich hab mich für den Cast auch schon noch andere Movies durchgequält. Ja, aber durch die Serie kannst du dich nicht durchquälen. Das geht absolut. Vielleicht, wenn wir irgendwann damit abschließen, können wir vielleicht noch sagen, was du bist. Vielleicht haben wir die Serie mal gesehen. Oder nebenher mal zu erwähnen, dass wir sie gesehen haben. Also ich quäle mich immer noch durch Staffel 1 und 2 durch, aber ich weiß, ab da wird's besser. Also danach wird's besser, Gott sei Dank. kurz und zuletzt der heroische Moment, haben wir schon gesagt, ja. Das Geile war, wo sie dann diesen Kampf haben und welchen? Loki. ja, allein der Kampf auf der Brücke ist geil. Diesen Kampf, also ich finde, in Avengers kannst du nichts Pauschaleres sagen als dieser gute Kampf. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich fand's geil, wie Loki versucht hat, Tony zu hypnotisieren. Bing! Das funktioniert eigentlich normalerweise immer. Bing, bing, bing! Ich habe eine Armee, wir haben einen Hulk. Wir haben einen Hulk. Wird dann nochmal geruffen später. Ja, wer soll mich aufhalten? Die Avengers? Ach, so nennen wir uns. Ja, so nennen wir uns. Willst du einen Drink? Durch die Scheibe durchgeknissen und kein Kratzer. Tony, falsches Glas benutzt, ne? Ja, da hat er auf einmal Geld gespart, ja. Ja, noch immer beeindruckend die Invasion, als die kamen. Ja. Ja. Oh, episch. Aber ich finde auch, da kam einer der geilsten Hulk-Momente. Ja. Ja, oh, I'm always angry. I love it. Es geht immer los mit, als Tony per Kopfhörer sagt, ich bring die Party zu euch. Ja. Es gibt da einen Tipp. Ich bin immer wütend. Ja, ja. Ja. Oh, so das, geil. Das mochten sehr viele Leute nicht. Dieses, oh, er ist immer wütend, so ein Bullshit. Nein, also ich fand's super erklärt. Ja, dass es seinen Ärger in sich trägt. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht. Ja, eigentlich nicht, nee. Aber da ist es wieder Budapest. Das erinnert mich an Budapest. Ja, Budapest eine ganz andere Erinnerung als du. Ja. Das fand ich immer. Den Joke habe ich, fand ich immer gut zwischen Hawkeye und Hawkeye. Ja, wo Iron Man sich dann Hawkeye nach oben bringt, halte ich gut fest, Legolas. Ja, crunch up, Legolas. Und dann zeigt der Hawkeye auch mal, was er kann, während er die ganzen Typen da ohne hinzuschauen abknallt. Es ist so geil, einfach nur, wie er abgeht. Das war so cool. Vor den Explosionspfeil auf Loki schießt und Loki fängt er so. Und die rollt so mit der Augen, wirklich? Und dann explodiert der einfach. BÄM! Der Max auch, Cap ist der wahre Anführer. Ist aber ein super Anführer. Ja, natürlich. Absolut. Cap ist ein großartiger Anführer. Sehr typisch autoritär. Ja, sehr typisch amerikanisch autoritär, ja. Ja. Du merkst ihm, finde ich aber auch gut, dass du es ihm anmerkst, diese Militärausbildung. Ja. Da sagst du, du machst dahin, du gehst dahin, du hast es. And Hulk! Smash. Ja, das war auf Deutsch komplett warum. Was hat er gesagt? Richtig ja. reinhauen. Und oder Hulk. So. Und Hulk. Ja, reinhauen. Ja. Das kannst du dir auf Deutsch nicht angucken und ich glaube nicht, dass ich das sage, aber das ist auf Englisch so viel besser. Ja, ja, ich hab, ja, es ist genau wie Avengers Assemble. Das kommt auf Englisch so viel relevanter. Ja, und dann Avengers sammeln. Sammeln! Wow, fuck off, Boys. Aber du hast den legendären Hero-Shot, wo alle zusammen da stehen und langsam die Kamera drückt. Ja! Und das erste Mal das Avengers-Theme läuft, ja. Oh, dieses also, geniale, geile Avengers-Theme. Bei dem jetzigen Watch gefragt, ob das auch das erste Mal ist, dass Black Widow nachlädt. Weil du siehst sie glaube auch nachladen. Ja! Ich habe sie noch nie so richtig beobachtet, ob sie jemals nachladen muss beim Schießen. Die Musik ist von Alan Silvestri übrigens. Alan Silvestri hat einen Haufen Sachen gemacht. Ja, der das legendäre Avengers-Team gemacht, ja. Ja, wie auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, falls sich daran noch jemand erinnert. Oder Disneys eine Weihnachtsgeschichte, 18 der Film, The Croods für Red, für Red 2, für Van Helsing, für die Tomb Raider-Filme. Und halt am besten bekannt halt für Avengers. Für Nachts im Museum hat er das auch gemacht. Für die Mumie, also der ist schon ziemlich berühmt, was die ganzen Film-Soundtracks angeht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, als ich damals im Kino war, das Theme lief und der Hero-Shot halt kam, dass das ganze Kino explodiert ist. Ja. Ich war in einer sehr frühen Vorstellung, es war noch alles voll und wirklich alle, geil, Also ich war nach meiner, da habe ich ganz kurz in Augsburg gewohnt, ne, Doc, glaube ich, 2012 ja. Klingel nach Augsburg gezogen. Da habe ich da war ich nach der Arbeit, nachts bin ich noch ins Kino. Ja. Und hab mir den Film reingezogen in der Spätvorstellung. Das Kino war brechend voll. Das war das Coole. Die kompletten Leute waren alle voll cool drauf. Nach dem Kino habe ich mich mit einer random Gruppe unterhalten. Mit irgendwelchen Dudes, die ich nicht kannte. Für, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb über diesen Film. Voll cool. Das war richtig cool gemacht. Also ich hatte mega Fun mit dem Film. Also ich erinnere mich tatsächlich nur an das, wo ich mir einen 24-Stunden-Kinomarathon Marvel gegönnt habe. Um Gottes Willen. Fuck. Ich weiß gar nicht mehr, bis zu welchen Teils da ging, aber es hat wirklich, die haben 24 Stunden am Stück einen Film nach dem anderen gezeigt. Ich habe die richtigen Filme zum Schlafen benutzt. Und da erinnere ich mich bei The Avengers. Es gab keinen einzigen in diesem Kino, war sogar halb voll das Kino, der bei Avengers irgendwie auch nur ansatzweise Anstalten gemacht hätte, müde zu werden. Oder sich irgendwie zu bewegen oder aufs Klo zu gehen. Ja, der Film lässt ja aber auch keine Ruhe, weil ständig was Geiles passiert. Es ist aber auch schon Jahre her war, gab es auch bei genau dieser Szene wieder so ein leichtes genau bei dieser Szene. Der Film hat so ein geiles Pacing, ein richtig gutes Pacing. Er läuft wunderbar schnell ab. Du merkst nicht, dass er, ich glaube, der geht 2,5 Stunden oder das merkst du aber nicht. Nee, gar nicht. Nee, das ist super. Das ist großartig. Ruckzuck 2 Stunden um. Und die Schlacht in New York hat auch genau die richtige Länge, damit jeder mal scheinen kann. Ja. Allein wie der Hulk halt sich da vom Fenster zu Fenster rum, bam, bam, bam. Sogar und geil. Durch dieses Ding durchpuncht, das war so geil. Aber am besten, meine Lieblingsszene ist immer noch Hulk punches Thor. Ja, die beiden kommen da an und grinsen sich an. Putz! Bock! Und ihn weggehauen, das war so geil. Und natürlich nicht zu vergessen, Beauty God, als er ihn schnappt und. Bam, bam, bam. Ich bin ein Gott, du jämmerliche Szene. Kreatur. Bom, bom. Mickriger Gott. Mickriger Gott. Übrigens gesprochen von Lou Ferrigno im Englischen noch. Ah, schön. Da war Lou Ferrigno. Ich sah noch den Schrei. Das ist auch dieser Hulk-Schrei, der ist von ihm. Und auch dieses Beauty God. Das ist von Lou Ferrigno schön. Noch gesprochen. Dann die Nuke, die sie gezündet haben da oben, um alles Mögliche wegzuhauen, das war auch sehr, sehr geil. Den Nuke im Weltall zu zünden, ich weiß nicht, ob das so gut kommt, aber okay. Was soll schon passieren? Ja, und da hat dann auch Tony gezeigt, dass er nicht komplett selfish ist, sondern auch für andere Leute da sein kann, was ich auch cool fand. Und wie kriegt man jemanden wach, der im Prinzip tot zu scheinen anschreien. Scheint? Anschreien. Hey, ich habe einen Shawarma-Laden gesehen. Gehen wir Shawarma essen. So geil. Oh Gott, die Endszene ist so gut. Ich liebe diese Szene. Dann die Heldenpose, wo sie alle vor Loki stehen. Ja. Was auch so wunderschön parodiert wurde und wieder aufgenommen wurde in Endgame. Ich habe so gelacht an der Szene. Das war so gut. Dann Stan Lee Cameo als Schachspieler. Ja. Superhelden, die rumbeln, so blöd. blöd. Oh, super, ich vermisse ihn. Wir vermissen ihn alle. Ja, und dann kam in dem Ende kam dann was, wo dann alle im Kino, also die, über die Hälfte, die dann damals im Kino saß, ich dachte mir nur so, wer ist diese verschrumpelte Rosine? Warum lächelt sie in die Kamera? Wer ist das? Hat er dann nicht den legendären Satz gedroppt? Fine, I'll do it myself. I'll do it myself. Ja, ja, und dann holt er den Gauntlet und dann grinst er so nach drüben in die Kamera. Ich so, wer ist das? Ich kenne ihn. Ja, das wusste damals keiner, ich auch nicht. Ja, aber es war halt der erste große Auftritt von Thanos. Richtig, der erste große Auftritt von Thanos. Ich hatte das tolle Problem, dieser Film hatte aus irgendeinem Grund in dem Kino, in dem ich war, eine Pause. Warum auch immer. Weil die bei Überlängen immer Pause reinziehen. Ja, von so 10, 15 Minuten. Warum auch nicht? Das ist so nervig. Ja, weil hinter mir saß nämlich... Ich fiel lieber an 24 Stunden permanent im Kino, weil da lief jeder Film durch. Hinter mir saß nämlich ein Arsch, der mir die Hälfte des anderen Films gespoilert hat. Er hat gesagt, ja, und Iron Man holt er noch die Wache und dann fliegt er da hoch und dann geht er runter und dann schreit Hulk ihn wach. Dann habe ich umgesagt, danke, ich habe den Film noch nicht gesehen, du Arsch. Oh, sorry. Ich hasse sowas. Ja, vor allem, ich gehe doch nicht ins Kino, um dann mit jemandem den Film anzuschauen, ihm zu sagen, was noch alles kommt. Ja, was sollte das? Nur weil er am selben Tag 10-mal gesehen hat, so ein Schwachsinn. Dann gab es, wie gesagt, noch die Schwarmer-Szene, die ich auch sehr geil fand, die sie auch noch nachträglich reingeschnitten haben, deswegen guckt Cap so komisch, weil er zur Zeit einen Bart hatte. Ja, weil er für irgendeinen anderen Film sich einen Bart stehen lassen muss, deshalb hat er so den dicken Handschuh vorm Gesicht, ja. Ja. Wie sie einfach gelangweilt, da Shawarma ist, weißt du, keiner hat Bock. Ist so gut. Na, außer Tony so. Ja, ich habe bis heute kein Shawarma probiert, muss ich gestehen. Ist eigentlich. Lasst uns doch mal Shawarma essen. Ich glaube, es ist Döner. Ich glaube, es ist einfach nur ein Döner. Ist sowas Ähnliches, glaube ich, ja. Ist sowas Ähnliches, ja, das ist einfach nur ein Döner. Dann lasst uns alle einen Döner kaufen und sagen, wir essen jetzt Shawarma. Was ich euch empfehlen kann, übrigens, ist der Marvel One-Shot Item 47. Da geht es darum, ganz kurz angesprochen, die Invasion hat ja auch einen Haufen Waffen dagelassen von den Aliens. Und eins wurde von der Regierung nicht aufgesammelt und wird von dem Pärchen benutzt. Es ist ein ganz nettes Ding, kann man sich mal angucken. Geht auch nur so ungefähr 10 Minuten. Ansonsten, ich finde den Film bis heute, wenn ich nochmal drüber nachdenke, finde ich ihn absolut großartig. Ich habe ihn, wie gesagt, zuletzt gesehen 2012 im Kino. Und danach nicht mehr. Heute noch ein sehr guter Film, deswegen habe ich relativ wenig Notizen gemacht eigentlich. Weil ich so gefesselt war von dem Ding. Weil er mich immer noch sehr, sehr gut unterhalten hat. Und ich immer noch einer der besten Marvel-Filme finde. Ist er ja auch. Wie schaut es bei euch aus? Ist er auch. Es ist eine 10 von 10. Einer der besten, den sie je gemacht haben. Ja. Tatsächlich, bei ihm stimmt wirklich alles. Als Joss Whedon noch kein Arschloch war. Er war schon so Arschloch, hätten sie weitermachen können mit Avengers. Eigentlich schon, ja, wenn du dir das so überlegst. Eigentlich ja. Weil es war wirklich, es hatte alles. Es war nichts zu lang, es war nichts zu kurz. Alles schön ausgestaltet. Die Gags haben gezündet. Ja, wir wussten noch nicht, dass es erst Phase 1 ist. Also damit ist ja Phase 1 abgeschlossen. Ja. Wurde nicht erst in der dritten Phase bekannt gegeben, dass es richtige Phasen sind? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube ja. Das ist ja die Infinity-Saga eigentlich. Also, wie gesagt, also ich find den Film immer noch großartig. Ich finde ihn wirklich gut gemacht. Er ist gut geschrieben, er ist gut geacted. Ich fand, damals im Kino hat er mich schon sehr überzeugt. Und es ist, wie auch Jürgen schon sagt, 10 von 10 einer der besten Marvel-Filme, die man sich angucken kann und immer noch Spaß haben kann. Also, du merkst nicht, wie schnell er vergeht. Er geht 2,5 Stunden, das merkst du überhaupt nicht. Sagst du, oh cool, oh, was, schon vorbei? Fühlt sich eher wie 90 Minuten an. Ja. Ja, aber fühlt sich nicht so lang. Und daran merkst du, dass es ein richtig guter Film ist, weil er dich festhält und halt, weil du wirklich invested bist in den Film. Habt ihr noch was dazu zu sagen? Irgendwas zu dem Film? Oder passt es? Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt. Nee, es passt. Keine Notizen mehr gemacht bei euch? An dem guten Film, du weißt doch, ich bin eher einer, der dann meckert. Und bei einer 10 von 10, da steht nicht so viel zu meckern. Ich kann nicht mal sagen, dass es sich zu lang angefühlt hat oder sonst was. Nur 10 von 10, Jürgen hat es schon gesagt. Ja, dann würde ich sagen, wir schließen damit ab. Sagen alle, das ist einer der besten Marvel-Filme. wie schon öfters erwähnt. Und damit sage ich euch, danke euch, Freunde, dass ihr hier wart, um mit mir über den großartigen ersten Avengers-Film zu quatschen. Immer wieder gern. Jederzeit wieder. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, nicht noch einmal Podcast. Und diesmal über Iron Man 3. Macht's gut.